Unter uns gesagt? Den Umlaut Ü musst du noch gründlich üben. In der deutschen Sprache gibt es drei Umlaute: das Ä, das Ö und das Ü. Heute üben wir das Ü. Hören Sie zu. Erkennen Sie den Unterschied zwischen U und Ü? Machen Sie dazu die Übung 25a in Ihrem Begleitheft. Markieren Sie, wo Sie ein Ü hören. Erstens, der Süden. Zweitens, der Schüler. Drittens, die Schule. Viertens, München. Fünftens, die Mutter. Sechstens, die Kuh. Siebtens, die Mütter. Üben Sie jetzt, wie man das Ü artikuliert. Sprechen Sie zuerst ein langes I. I. Nun machen Sie dabei den Mund etwas runder, wie wenn Sie ein O sprechen. I. Wiederholen Sie nun die Wörter mit Ü. Üben. Müde. Küssen. Der Schlüssel. Jetzt hören Sie Kontrastpaare mit U und Ü. Machen Sie dazu auch gleich die Übung 25b in Ihrem Begleitheft. Wo hören Sie das Ü? Im ersten oder im zweiten Wort? Kreuzen Sie an. Erstens, drücken, drucken. Zweitens, Fluss, Flüsse. Drittens, Schule, Schüler. Viertens, Würde, Wurde. Und es geht gleich weiter. Wiederholen Sie jetzt diese Wörter. Im Plural haben Sie den Umlaut Ü. Ein Stuhl, zwei Stühle. Ein Fuß, zwei Füße. Ein Gruß, viele Grüße. Ein Kuss, viele Küsse. Wiederholen Sie jetzt diese Sätze. Ute isst zum Frühstück gerne Müsli. Und Udo müsste noch Tuba üben. Damit sind wir schon wieder am Ende von Deutsch Perfekt Audio. Wir hoffen, dass Ihnen das Deutschlernen mit uns Spaß gemacht hat und wir uns im nächsten Monat wiederhören. Im Februar heißt unser Spezialthema Bücher und Co. Wichtige Wörter und Redemittel rund um das Thema Lesen. Das und noch viel mehr können Sie im nächsten Monat bei uns hören und üben. Bis dahin verabschieden sich von Ihnen Dascha von Barbara und Peter Veit.